vor, keine Kriege. Verwüsten gutes Land und keine kalten Siege. Wenden in uns statt, allein die Last des anderen. Es nicht die Grenzen, die wir uns aufgebaut, statt uns an den zu wenden, der unsere Liebe braucht. Da wäre kein Grund zu töten und zu sterben für ein Land. All das Böse hätte hier keine Chance, weil gegen echte Größe all seine Kraft versagt. Dann wäre ein Weg bereitet, der der wahre Friede wäre. Du den anderen es weiter und die Welt verändert sie. Stell dir vor, der Hunger wäre dann besiegt, die Heuchelei am Pranger und jeder Hass erstiegt. Doch sollte ich das nur träumen, meine Hoffnung grundlos sein. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin kein Träumer. Alle denken so wie ich. Sag du den anderen es weiter.